Ost- und Westküste der Vereinigten Staaten von Amerika sind durch Eisenbahnschienen miteinander verbunden. Quer durch das riesige Land verlaufen ebenfalls, und nicht selten parallel zur Bahnstrecke, Telegrafenkabel, von den Indianern singende Drähte genannt. Zwischen Europa und Amerika fahren Schiffe im Linienbetrieb, angetrieben von Dampfmaschinen. Der Dieselmotor ist noch nicht erfunden, das Automobil ebenfalls noch nicht. Die Passagiere auf den Schiffen haben meist nur die Hinfahrt gebucht. Sie hoffen auf ein besseres Leben in der neuen Welt. Vor Halifax, auf der kanadischen Halbinsel Neuschottland, setzt ein Schiff Kurs auf die amerikanische Ostküste mit Zielhafen Portsmouth im US-Bundesstaat New Hampshire. Das Schiff legt ein Telegrafenkabel auf den Meeresgrund. Wir schreiben das Jahr 1874. Europa ruft Amerika. Drei Brüder, der Ozean und ein Kabel. Kapitel 1. Es sei viel Geld in den Ozean geworfen worden. Es ist der Beginn des Zeitalters der Telegrafie. Sie ermöglicht die Übermittlung von Nachrichten in Zeitspannen, die bisher undenkbar waren. Wo vormals Tage, teilweise Monate vergingen, rechnet man jetzt in Stunden, bis eine Botschaft beim Empfänger ankommt. Wirtschaft, Börse und Militär sind an dieser Technik brennend interessiert. Städte, Regionen und Länder werden über die Signaldrähte miteinander verbunden. Und mittlerweile, während das Schiff vor Neuschottland Meter um Meter und Meile um Meile des Kabels in die See hinablässt, auch Kontinente. Vieles funktioniert allerdings noch nicht wirklich zufriedenstellend. Einiges muss überhaupt erst erfunden werden. Jede neu verlegte Linie ist eine Pioniertat und birgt ein hohes wirtschaftliches Risiko. Um ein Telegrafiekabel überhaupt im Wasser verlegen zu können, müssen die signalführenden Kupferdrähte wasserdicht ummantelt sein. Ein dazu geeignetes Verfahren hat ein paar Jahrzehnte zuvor der deutsche Erfinder und Unternehmer Werner Siemens entwickelt. Das Schiff auf dem Weg zum amerikanischen Festland verlegt ein nach seinem Verfahren gefertigtes Kabel. Viele Jahre wurde die Zuverlässigkeit der Methode getestet, praktisch erprobt und immer wieder verbessert. Jetzt ist alles so weit entwickelt, dass die Haltbarkeit auf lange Zeit garantiert werden kann. Hofft man zumindest, denn die erforderliche Qualität konfrontiert die Verantwortlichen noch immer mit einer Vielzahl von Faktoren, für die kaum Erfahrungswerte vorliegen. Eine dieser Herausforderungen besteht darin, das Kabel in sehr große Tiefen hinabzulassen. Meerestiefen, über die noch so gut wie nichts bekannt ist, außer der Tatsache, dass dort enormer Druck herrscht, der unablässig auf das Kabel einwirken wird. Dennoch wagt man das Abenteuer, darauf vertrauend, dass die Verantwortlichen die Aufgaben meistern werden. Der Leiter des Projekts an Bord des Kabelschiffs ist Karl Siemens, 13 Jahre jüngerer Bruder von Werner Siemens, zum Zeitpunkt der Kabelverlegung 45 Jahre alt. Es ist nicht das erste Mal, dass im Atlantischen Ozean ein Kabel verlegt wird, um Europa und Amerika miteinander zu verbinden. Bereits 1858, also 16 Jahre zuvor, lässt die Atlantic Telegraph Corporation auf Betreiben des amerikanischen Unternehmers Cyrus West Field eine Leitung zwischen den Kontinenten auf den Grund des Ozeans hinab. Sie funktioniert nur wenige Wochen. Für die Investoren eine Katastrophe. Für Cyrus fehlt jedoch kein Grund, die Sache verloren zu geben. Eine neue Finanzierungs- und Betreibergesellschaft wird gegründet, doch auch sie scheitert. Das Kabel reißt während der Verlegung. Ein paar Jahre später wird der dritte Versuch gestartet. Die neue Gesellschaft heißt Anglo-American Telegraph Company. Sie hat mehr Glück. Am 18. Juli 1866 gelingt das Werk und die Leitung steht. 6 Wochen später wird auch das 2 Jahre zuvor gerissene Kabel in der Tiefe gefunden, an die Oberfläche geholt, instand gesetzt und ebenfalls in Betrieb genommen. Die Pioniere sind Helden, die Investoren glücklich. Das Kabel verdient endlich Geld. Und nicht zu knapp. Gut 1.000 Pfund Sterling, circa 200.000 Euro pro Tag. Da es zwischen den beiden Kontinenten nur diese Kabel der Anglo-American Telegraph Company gibt, sind die Betreiber in der Gestaltung der Preise frei. Der Blick auf die anfallenden Profite bringt daher schon bald weitere amerikanische und britische Geschäftsleute auf den Gedanken, ebenfalls solch ein Kabel betreiben zu wollen. Am 10. März 1873 gründen sie dazu in London die Direct United States Cable Company. Consulting Director dieser Company ist Charles William Siemens, 7 Jahre jünger als sein Bruder Werner, 6 Jahre älter als sein Bruder Karl. Zum Zeitpunkt der Kabelverlegung 51 Jahre alt. Gemeinsam betreiben die 3 Brüder das Unternehmen Siemens Brothers in London. Es wird von der Direct United States Cable beauftragt, das neu geplante, das amerikanische Kabel, zu verlegen. Auftragsvolumen 1,1 Millionen Pfund Sterling, ca. 220 Millionen Euro. Rundum glücklich über diesen Auftrag ist allerdings keiner, vor allem Werner Siemens nicht. Lieber Karl, ihr müsst zugeben, dass diese kolossalen Risikos bei unseren sehr beschränkten disponiblen Mitteln uns einen unsoliden Ruf bringen müssen. Geld und Leute fehlen uns zu so weiten und halsbrechenden Unternehmungen. Sag nicht, es kann gar kein Malheur eintreten. Es sollte auch keins bei den spanischen Kabellegungen eintreten. Und an die schnelle Zerstörung des Schwarze Meerkabels hätte auch niemand vorher denken können. Man muss immer das Ungünstigste noch ertragen können. Denn einmal kann man nur sterben. Dein Werner. Lieber Werner, unser Prospektus ist heute in den Zeitungen. Die Times sagt dazu, es sei so viel Geld in den Ozean geworfen, dass gar keine Notwendigkeit für ein neues Kabel bestände. Nur die Daily News schreibt stark zugunsten des Projekts. Wie das Publikum die Sache aufnehmen wird, ist also sehr fraglich. Übrigens haben unsere Syndikatsleute dieses vorausgesehen, ohne den Mut zu verlieren. Sie sind sicher, die Aktien, wenn auch nicht gleich, so doch mit der Zeit anzubringen. Dein treuer Bruder Karl. Auf dem Kabelverleger kommt die amerikanische Küste in Sichtweite. An Deck beginnen die Vorbereitungsarbeiten für die Anlandung. Der Dampfer ist eines der ersten Spezialschiffe seiner Art, entworfen von William Siemens. Er hat all seine Erfahrungen aus mehr als 10 Jahren Kabelverlegungen der Siemens Brothers durch Flüsse, Seen, Binnenmeere und Meerengen in die Konstruktion einfließen lassen. 110 Meter Länge, knapp 16 Meter Breite, 8 Meter Tiefgang, 5052 Bruttoregistertonnen. Doppelschraubenantrieb durch 2 nebeneinander liegende Maschinen. Um während der Kabellegung möglichst genau manövrieren zu können, verfügt das Schiff über ein zusätzliches Ruder im Bug. Die Kabel werden in 3 großen Trommeln transportiert. Durchmesser zwischen 11 und 13 Meter, Höhe knapp 9 Meter. Die Verlegung kann am Bug oder am Heck erfolgen. Am 12. Juni 1873 schreibt William aus London an Werner in Berlin: Lieber Bruder, das Schiff ist bestellt. Ein großes und teures Stück Arbeit. 130.000 Pfund Sterling in 5 gleichen Raten, wovon eine bereits entrichtet. 10% in Shares. Ich nahm Froud, unseren besten Naval Architect, zu Rate und denke, Es wird ein Ausbund der Vollkommenheit werden. Anfang des Jahres 1874 ist das Schiff fertig. Beim Stapellauf am 17. Februar tauft Williams Frau Anne es auf den Namen C.S. Faraday. Es ist eine Reminiszenz an Williams verstorbenen Freund Michael Faraday. Die beiden verband viele Jahre des wissenschaftlichen Austausches und der gegenseitigen Wertschätzung. Der große Naturforscher, Chemiker und Physiker hatte William viele Jahre zuvor auch auf das Material Gutta-Percha aufmerksam gemacht, den eingetrockneten Milchsaft des Gutta-Percha-Baums, chemisch dem Kautschuk verwandt, bei Raumtemperatur jedoch härter und weniger elastisch, daher haltbarer und widerstandsfähiger. 1846 schickte William eine Probe an Werner nach Berlin. Der vermerkt dazu in seinen Lebenserinnerungen: Die ausgezeichneten Eigenschaften dieser Masse, im erwärmten Zustande plastisch zu werden und wieder erkaltet ein guter Isolator der Elektrizität zu sein, erregten meine Aufmerksamkeit. Ich überzog einige Drahtproben mit der erwärmten Masse und fand, dass sie sehr gut isoliert waren. Es stellte sich aber heraus, dass die Walznaht sich mit der Zeit löste. Ich konstruierte daher eine Schraubenpresse, durch welche die erwärmte Gutta-Percha unter Anwendung hohen Drucks ohne Naht um den Kupferdraht gepresst wurde. Die mit Hilfe einer solchen Modellpresse überzogenen Leitungsdrähte erwiesen sich als gut isoliert und behielten ihre Isolation dauernd bei. Es ist der Beginn jener Entwicklung, die zu dem Kabel geführt hat, das die Faraday gerade verlegt. Nachdem das Kabel in Portsmouth angelandet ist, muss Carl Siemens leider feststellen, dass es nicht funktioniert. Eine schadhafte Stelle stört den Signallauf beträchtlich. Man muss erneut in See stechen, um den Fehler zu beheben, wird, dort angekommen, jedoch durch starken Nebel behindert und kann fast 2 Wochen lang so gut wie nichts tun. Faraday an einem Eisberg gescheitert. Südlich Halifax. Fehlen noch weitere Nachrichten. Bitte komm her, William. Diese Nachricht erreicht Werner Siemens, als er sich auf dem Weg zur Berliner Akademie der Wissenschaften befindet, die ihn in Anerkennung seiner Leistungen als Mitglied aufnimmt. Er will dort seine Antrittsrede halten. Es erforderte nicht geringe Selbstbeherrschung von meiner Seite, niedergedrückt von dieser schrecklichen Kunde, doch meinen unaufschiebbaren Vortrag zu halten. Nur wenige intime Freunde hatten mir die gewaltige Erregung angesehen. Keine Bestätigung und Zweifel, ob Nachricht Reuter New York glaubwürdig. William. Alle Telegramme aus Amerika, Halifax, widersprechen völlig Reuters Telegramm vom Untergang der Faraday. William. Faraday Sonntag von passierenden Schiffen bei Torbay in Arbeit gesehen. William. Telegramm von Karl selbst. Torbay, Arbeit dort glücklich vollendet. Geht ab nach Portsmouth. Gottlob. Dann telegrafiert William an die Nationalzeitung in Berlin. Ihre Nachricht aus New York über Untergang der Faraday, ganz unbegründet und hier allgemein als tendenziöse Fälschung betrachtet. Faraday ist Sonntag auf hoher See rekognosziert. Die erste Meldung und die daraus blitzschnell resultierenden Gerüchte vom tragischen Ende des Kabelprojekts lassen Werner und William eine gezielte Aktion vermuten. Freilich hoffte ich vom ersten Augenblicke an, dass es ein Liebeswerk unserer Gegner wäre, diese Schrecksekunde in Amerika, woher sie telegrafiert war, erdichten zu lassen. Die Meldung hat beträchtliche Auswirkungen auf den Aktienkurs der Direct United States Cable Company. Er fällt rasant. Für kundige Spekulanten und Drahtzieher der Fehlinformationen eine gute Gelegenheit, sich preiswert mit dem Papier einzudecken. Marktführer für die weltweite Verbreitung von Nachrichten ist die von London aus operierende Agentur Reuters. Begonnen hat Paul Julius Reuter das Nachrichtengeschäft um 1850. Er übermittelt Börsennachrichten zwischen Aachen und Brüssel mit Hilfe von Brieftauben. Die neue Technik der Telegrafie aber, beklagt er sich vehement, zerstöre seine Existenz. Sein Bekannter Werner Siemens empfiehlt ihm daraufhin die Einrichtung eines telegrafischen Depeschenbüros. Paul Julius Reuter lässt die Tauben frei, nutzt ab 1851 das Kabel und schafft zielstrebig die größte Nachrichtenagentur der Welt. Der Lauf von Nachrichten ist durch die Telegrafie um ein Vielfaches vereinfacht, verglichen mit heute aber immer noch recht umständlich. Zwischen Aufgabe und Empfang einer Depesche liegen viele Zwischenschritte. Ein Nachrichtentext wird zuerst aufgeschrieben, dann einem Postbeamten übergeben, der ihn in Form von Morsezeichen in ein Sendegerät eingibt. Am anderen Ende der Leitung sitzt ein weiterer Beamter, der die ankommenden Signale entziffert, seinerseits aufschreibt und das Schriftstück einem Boten übergibt, der sich auf den Weg zum Empfänger macht, um die Nachricht dort auszuhändigen. Oft laufen die Depeschen sogar über mehrere Zwischenstationen, bevor der Bote sich auf den Weg machen kann. Beispielsweise von London zunächst zur Landstation am Ärmelkanal, dann hinüber auf die französische Seite, weiter zum Telegrafenamt Paris, von wo schließlich nach Berlin gekabelt wird. Die Faraday läuft, nachdem das Kabel repariert ist, wieder das amerikanische Festland an, um sich auf den nächsten Teil der Mission vorzubereiten. Die Verlegung der Strecke nach Neufundland. Carl Siemens erfährt erst jetzt vom Unglück, das dem Schiff, der Crew und ihm selbst zugestoßen sein soll. Schmunzeln kann er darüber nicht. Portsmouth, 10. Juli 1874. Das war eine schöne Überraschung, als ich gestern hier ankam. Der Pilot erzählte uns sofort, dass die Ambassador fortgefahren sei, uns aufzusuchen. Ich fuhr mit dem Pilotenschiff ans Land, um nach Halifax zu telegrafieren. Wir sitzen jetzt hier ohne Kohle und die Ambassador liegt irgendwo im Nebel und Gott weiß, wann sie in Torbay einlaufen wird. Die Ambassador ist das Begleitschiff der Mission. In ihren Laderäumen liegt das Kabel für die nächste Teilstrecke. Zurückrufen kann man sie nicht. Die Telegrafie per Funk ist noch nicht erfunden. Das kann uns nun wieder eine Woche und mehr Zeit kosten. Es ist, um toll zu werden.